1. Das Wort des Herrn Word mir erneut offenbart und erteilt mir ein spezifisch Anweisung. 2. Menschensohn, du lebst in mitten eins wie dispenstigen Volks, das swore Organ hat, aber die Realität nicht wahrnimmt, und Oren besitzt, jedoch nicht auf mein Wort hort. 3. Die Schalb sollst du, Menschensohn, dein Ausrüstung für ein Reis vorbereiten und am helligten Tag vor ihren Organ so tun, als würdest du an einen anderen Ort auswandern. 4. Bring dein Gepäck tagsüber nach draußen, damit es ihr sehen können und verlässt deinen Wohnort am Abend wie jemand, der in die Verbannung sehen muss. 5. Warend es ihr zu sehen, sollst du ein Öffnung in die Mauer graben und dein Habslichkeiten durch Diocese Loch nach draußen schaffen. 6. Trage dein Gepäck in der Dunkelheit auf den Schultern hinaus und verhul debi dein Gesicht, damit du den Boden nicht siehst, den ICH habe dich zu einem warnenden Zeichen für das Haus Israel bestimmt. 7. ICH 40 die Anweisungen genor aus, bracht mein Gepäck tagsüber hinaus und grub am Abend mit Blossenhanden ein Loch durch die Wand, in der Dunkelheit vor den Augen des Volks aufzubrechen. 8. Am nächsten Morgen sprach der Herr erneut zu mir und stellte mir ein Frage bezüglich der Reaktion des Volks. 9. Fragte mich, ob die Leute aus dem dispenstigen Haus Israel sich bereits erkundigt hatten, was mein seltsamen Handlungen zu bedeuten haben. 10. ICH sollte ihnen antworten, dass dies Botschaft des Herrn den Herrscher in Jerusalem sowie das gesamte dort leben Volk betrifft. 11. Erkläre ihnen, dass mein Handeln ein Vorzeichen für ihr eigen Zukunft ist, denn genau ICH es getan habe, wer den Orch sie in die Fremde und in die Gefangenschaft sehen müssen. 12. Sogar der Anführer, der in ihrer Mitte lebt, wird sein Last auf die Schultern nehmen und versuchen, in der Dunkelheit durch ein Brech in der Mauer zu entkommen, wobei sein Gesicht verhüllt. 13. Doch ICH wird mein Netz über in Orsophon, so dass Gefangen wird, anschließend wird ICH in nach Babylon bringen, ein Land, das zwar betreten, aber niemals sehen wird, bevor dort stirbt. 14. Sein gesamten Unterstütze und sein militärischen Einheiten wird ICH in all Himmelsrichtungen zerstreuen und sie unaufhörlich verfolgen. 15. Wenn ICH sie unter die fremden Völker vertrieben in Fernland erwirstru, werden sie schließlich erkennen, dass ICH der Herr bin. 16. ICH wird jedoch einen kleinen Teil von ihnen vor dem Krieg, dem Hunger und der Pest bewahren, damit sie den anderen Nationen von ihren abschulichen Taten berichten und mein Autorität anerkennen. 17. Danach empfing ICH ein weitere Botschaft vom Herrn, die ein neue symbolische Handlung erfordert. 18. Menschensohn, du sollst dein Brot unter Sitten essen und dein Wasser mit großer Angst und Sorge trinken. 19. Verkunde dem Volk, dass die Bewohner Jerusalems ihre Nahrung in tiefer Bestürzung zu sich nehmen werden, weil ein Land aufgrund der dort herrschenden ungerechte Kriegvollig verwüstet wird. 20. Die bewohnten Städte werden zerstört und das Land wird zereinigt werden, damit begreift, dass ICH der Herr bin. 21. Wieder erging das Wort des Herrn an mich, ein verbreitetes Missverständnis zu korrigieren. 22. Menschensohn, warum verbreitet in Israel das Sprichwort, das die Zeit verget, wann das sich die prophetischen Visionen Gemmels erfüllen? 23. Antwort ihnen im Namen Gottes, des Herrn, das ICH diesem Gerede ein Ende bereiten wird, statt dessen soll man sagen, das die Zeit der Erfüllung aller Prophezeiungen nun unmittelbar bevorsteht. 24. Es wird im Haus Israel kein bedeutungslosen Visionen oder betrügerischen Verhörsagen mehr geben, die das Volk in falsche Sicherheit wiegen. 25. Den ICH, der Herr, wird sprechen, und was ICH ankündigt, wird one weitere Versogierung geschehen, noch zu ihren Lebzeiten wird ICH mein Wort ausführen, wie dispenstiges Volk. 26. Erneut sprach der Herr zu mir und thematisiert die Zweifel der Israeliten. 27. Menschensohn, das Volk Israel behauptet, dass den Visionen erst in ferner Zukunft relevant werden und sich auf ein Wiet in Fantasie besiehen. 28. Die Schalb sollst du ihnen sagen, dass der Herr verkündet, Kinis meine Wort wird lange aufgeschoben, was ICH angekündigt habe, wird jetzt in die Tat umgesetzt.